Manche Frau bildet sich ein, besonders schön und klug zu sein. In Wahrheit ist sie jedoch dumm, hänge Brüste, Rücken krumm. Schlechte Zähne und halb blind, wie Frauen nun mal meistens sind. Verzeiht sie sich, das ist frappierend. Diese Fehler, die sehr wohl gravierend. Und denkt von sich ganz ungeniert, kein Weg an ihr vorüberführt. Schwein, niemand weiß so ganz genau, weshalb das Schwein ist eine Sau. Wo es doch meist lieb und gut keinem etwas Böses tut und eher unauffällig gleich dem Mist, den man ihm so hinwirft, frisst. So gesehen wär's nicht verkehrt, wenn sich das Schwein einmal beschwert. Immerhin ist es nicht schön, eine Sau gleich da zu stehen. Leise pinkelt das Reh neben dem Baum in den Schnee. Ein Schuss bellt durch das Unterholz, der Jäger, er grinst und ist sichtlich stolz. Toffer, gleich hat sie's umgeschmissen, bevor's dort hielt noch Schnucks. Delfin beim Strand, ein Delfin, er lag schon länger, er war hin. Daneben lag ein Abschiedsbrief, in meinem Leben lief viel schief. Auch dass er einsam sei gewesen, das andere war nicht mehr zu lesen. Ich dachte mir, lass ihn liegen, sind sowieso schon so viel Frieden. Vom Joghurt oft die Werbung spricht, mit lebenden Kulturen. Ich dachte mir, das glaub ich nicht, fand auch vom Leben keine Spuren. Nur Tage später, er stand noch immer da, lebte er sehr viel mehr als mir lieb war. Besser. Zwei Gläser fielen vom Regal, genossen kurz den freien Fall. Obwohl sie wussten, dass sie sterben, in Hunderten von spitzen Scherben, hatten sie noch ihr Vergnügen, auch wenn sie nun am Boden liegen. Ein mänkler Mann ging aus Versehen in ein Damenklo hinein, doch dort konnte man ihm stehen, nicht wie sonst so fein. Schnell mal so an einer Wand Erleichterung sich gönnen, weil Frauen das im ganzen Land im Regelfall nicht können. So musste sich der Mann bequemen, ein Sitzklo zu benutzen, doch ließ er sich's nicht nehmen, es im Stehen zu beschmutzen. Weib. So manches Weib hat wenig mehr zu bieten, als ein bisschen Schönheit und zwei Titten. In ihrem Kopf jedoch herrscht Dunkelheit, Schwachsinn, Einfalt, Eitelkeit. Und dennoch denkt sie von sich vehement, obwohl kaum klüger als ein Sack Zement, dass sie alles um sie dreht. Mein Gott, ist die Schlampe blöd.